Zwischenanmerkung. Ametaki, der Entwickler einer neuen Software namens Dark Wallet, hat jetzt schon eine rigorose Auffassung. Er will mit seiner dunklen Geldbörse ein vom Profit getriebenen Finanzgebaren klassischen Geldhäuser unabhängiges Anonymisierungsprogramm verfügbar machen, hält er die Finanzdienstleister der Marktwirtschaft doch für korrupt und überflüssig und Banken für Mist. Die Sorge, dass sich auch Mafiosi, Terroristen und Drogenhändler dunkle Geldbörsen zulegen könnten, stört ihn wenig, da er der Überzeugung ist, dass die größten Gangster sowieso bei den Banken arbeiten. Christoph Scheuermann, die Bankräuber, in der Spiegel vom 13. Januar 2014, Seite 96. Die Deutsche Bank ist dennoch in den Ruf einer Räuberbande geraten. Wolfgang Hetzer, Finanzindustrie oder organisierte Kriminalität in aus Politik und Zeitgeschichte, 38 bis 39, 2013, Seite 22 und 23. Die Definition dieser besonderen Art der Kriminalität erfolgt inzwischen in monographischer Breite. Jörg Kitzing, die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, erschien 2004 auf Seite 57. Über Ermittlung wegen organisierter Kriminalität, Norbert Pütter, der OK-Komplex, 1998, Seite 26 folgend. Zum konventionellen Wirtschaften der mafiösen Organisation, Oliver Stolpe, Strategien gegen das organisierte Verbrechen, erschien 2004, Seite 17 folgend. Zur Anatomie der organisierten Kriminalität, Bernadette Droste, Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden im Kampf gegen organisierte Kriminalität, 2002, Seite 35 folgen. Vergleich dazu, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 9. Januar 2014, Seite 17. Deutsche Bank in Amerika im Visier der Aufsicht. Süddeutsche Zeitung vom 22. Januar 2014, Seite 1. Geld in Steueroasen. Zu Einzelheiten, B. Brinkmann, C. Giesen, F. Obermeier, B. Obermeier. Die Konten der Roten Prinzlinge. In Süddeutsche Zeitung vom 22. Januar 2014, Seite 6. Weitere Details bei Brinkmann, Giesen, Obermeier, Obermeier, Plattner, Söhne und Töchter der Macht. In Süddeutsche Zeitung vom 22. Januar 2014, Seite 6. Vergleich dazu insgesamt Martin Hesse, Kultur des Wegsehens. In der Spiegel vom 6. Januar 2014, Seite 60 folgend. Das ist der Eindruck von Martin Hesse. Blauer Brief für Achleitner. In der Spiegel vom 13. Januar 2013, Seite 78. Vergleich insgesamt. Andrea Rexer. Deutsche Bank entlässt Händler. In Süddeutscher Zeitung vom 16. Januar 2014, Seite 12. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 16. Januar 2014, Seite 9. Deutsche Bank beurlaubt Devisenhändler. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 20. Januar 2014, Seite 21. Börse erwartet schlechte Nachrichten von Deutscher Bank. Dazu neuerdings Wolfgang Hetzer, die Deutsche Bank und andere Verdächtige. Plädoyer für ein Unternehmensstrafrecht. In Peter Zudeik. Das alles und noch viel mehr würden wir machen, wenn wir Kanzler von Deutschland wären. Erschien 2013, Seite 165 folgend. Vergleich. Andrea Rexner. Kulturhandel. In Süddeutscher Zeitung, 4., 5. und 6. Januar 2014, Seite 19. So insgesamt. Holger Stelzner. Banken und ihre Kumpane. In Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13. Dezember 2013, Seite 1. Vergleich dazu insgesamt, Markus Frühauf, Abrechnung mit den Banken in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 22. Januar 2014, Seite 9. Vergleich, Andrea Rexner, Schock aus Frankfurt, in Süddeutsche Zeitung vom 21. Januar 2014, Seite 11. Zur Stimmung im Detail. Andrea Rexner, Ulrich Schäfer, Deutsche Bank, in Süddeutsche Zeitung vom 29. Januar 2014.